Ja, hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben unsere Texte heute übrigens mal nicht selber geschrieben. Aber trotzdem haben wir uns schön zurecht gemacht. Und End oder Weder haben wir auch noch gespielt. Bleibt dran. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ich bin wie immer Stefan und wir begrüßen im neuen Jahr den Mann, der immer die guten Vorsätze hat. Hier ist René. Hallöchen und Happy New Year, lieber René. Ja, hallo und herzlich willkommen an den digitalen Empfangsgeräten zu Folge 102. Ich muss gestehen, dass ich mich von Stefans personalisierter Ankündigung mal wieder geehrt fühle. Ich frage mich, ob er mich wohl auch zum König der Podcast-Moderatoren ausgerufen hätte, wenn ich ihm ein bisschen mehr Geld zugesteckt hätte. Aber keine Sorge, es sind trotzdem ein paar Münzen in seine Tasche gewandert, damit er gegebenenfalls die Abmahnkosten für den Einsatz von Google Fonts auf seiner Webseite bezahlen kann. Jetzt übergebe ich das Mikrofon an Marc, unseren Profi-Zollvermeider. Hallo Marc. Der Profi-Zollvermeider, ich habe einen neuen Titel. Yay! 2023 fängt wunderbar an. Ein herzliches Moment. Ja, keiner bewegt sich. Das kann ich besser. Das kann ich wirklich besser. Pass mal auf. Ein herzliches Willkommen im neuen Jahr 2023. Das geht nicht nur an René und an Stefan, sondern natürlich auch an euch da draußen. Schön, dass ihr es wieder einrichten konntet, uns dabei zuzuhören, wie wir dabei zusehen, wie Stefan einen Schluck Tee trinkt. Aus meiner Berlin-Tasse. Zumindest hat er mich gerade darauf hingewiesen. Aus deiner Berlin-Tasse. Ja, passt ja, doch. Ich glaube, das ist jetzt nicht so von Relevanz. Jedenfalls, herzlich willkommen. Ihr merkt schon, das ist nicht der leichteste Satz heute. Herzlich willkommen. Lassen wir es einfach dabei und fahren mit dem Programm fort. Ich freue mich auf jeden Fall wieder dabei zu sein. Neues Jahr, neues Glück, neue Rubrik, das darf ich schon mal ankündigen. Alle unsere geneigten Hörer, also die, die regelmäßig hören, die wissen, es gibt hier immer den Druffi-Spruch des Tages. Den haben wir mit Ende 2022 paff, einfach abgesägt. Dafür gibt es jetzt, das darf ich schon mal spoilern, Saufi-Sprüche. Was genau sich damit Marc ist total aufgeregt, weil erster Podcast in 2023, also für euch, liebe Zuhörer, für uns für natürlich noch nicht. Wir sind noch im alten Jahr, also zurück in die Zukunft quasi. Oder wie nennt man das? Welche Zeitform ist das im Deutschen eigentlich? Kennst du? Das ist die Leck mich am Arsch, ich mache einfach weiter Zeitform. Ah, kenne ich, hatte ich nicht im Abi. welche Zeitform ist denn, der Bus ist pünktlich gekommen gewesen. Ja, Bus kam perfekt. Bus kam perfekt. Ja, sehr gut. Alter Gag, Mensch. Wahnsinn, Wahnsinn. Alter BVG-Witz. Damit war schon der zweite Berlin-Bezug in dieser Sendung. Ist Hammer. Deine unsichtbare, für den Zuhörer unsichtbare Tasse, Stefan. Und ja, natürlich auch unser Urgestein aus Berlin, Marc. Ja. Dritter Berlin-Bezug. Der Altberliner. Gut, haben wir die Formalitäten geklärt, können wir langsam loslegen, ne? Ja. Definitiv. Ja, seid ihr in Jut reingerutscht hier in das neue Jahr oder habt ihr gute Weihnachtszeit verbracht? Das ist natürlich, ich wollte gerade sagen, gut reingerutscht, wo wir am 28.12. aufzeichnen. Richtig. Klasse, Stefan, klasse. Ja, wir müssen doch den Zuschauern die Illusion geben. Dass wir sind ja nicht beim Fernsehen hier. Beim Fernsehen wird ja schon im Sommer die Silvestergala aufgezeichnet. Genau. Müsst ihr mal drauf achten. Ja. Gibt garantiert ein paar Hinweise im Bild. Naja, das überlasse ich euch Illusionisten. Ich berichte einfach ganz unprätentiös von meinem Weihnachten. Hm. Das war recht unspektakulär, das darf ich sagen. Aus Termingründen kam die Familie schon am 4. Advent zum klassischen Weihnachtsessen zusammen. Ach, dieses Weihnachten. Zum Heiligen Abend habe ich dann meine Eltern ein weiteres Mal mit meiner Tina besucht. Damit sie auch an anderen Tagen irgendwie nicht allein zu Hause sind, sind mein Neffe und seine Freundin dann am ersten Weihnachtsfeiertag noch bei denen gewesen. Da waren wir dann bei Tinas kleinem Bruder und seiner Freundin, haben dort ein bisschen Weihnachten gefeiert. Am zweiten Weihnachtsfeiertag sind meine Schwester und ihr Mann dann zu meinen Eltern gefahren. Dann waren die auch wieder gut bespaßt. Und mich und Tina hat's nach Zossen gezogen zu meinem alten Elite Dangerous Kumpel. Was für Kumpel? Ja. Elite, was Elite er spielt. Dangerous, eine Weltraumsimulation. Ach, ja, du so hast schon berichtet PC davon. Stimmt. Kann. Stimmt. Ja, ja, ja. Du bist also Weltraumgeneral nebenbei. Hast du es angemeldet? Wir nennen uns Commander. Ach, ja, aber ja, ja, es geht ordentlich zur Sache. Kann man dir eigentlich bei Twitch zugucken, Marc? Richtig, ein Twitch-Kanal, Marc. Du brauchst unbedingt einen Twitch-Kanal. Also ich würde das auch gerne mal sehen, wie du dich da verlustierst in dieser Weltraum, in diesem Weltraumthema. Und du hattest uns, glaube ich, berichtet, dass du irgendwelche Augmented Reality-Brillen oder irgendwelche Eingabegeräte, ja, speziell für diesen Fall. Wie läuft's da? Gibt es an der Tech-Front was Neues? Einwandfrei. Nee, da gibt's nichts Neues. Ich habe nach wie vor zwei VR-Brillen und einen sogenannten Eye-Tracker, also so eine Leiste, die man am unteren Rand des Bildschirms befestigt, die nichts anderes tut, als die Augen- und Kopfbewegungen aufzuzeichnen. Also er zeichnet eigentlich nur die Augenbewegung auf, aber wenn ich meinen Kopf bewege, dann wird der Augenabstand durch die perspektivische Verzerrung ja logischerweise etwas kleiner. Und das übersetzt Krass. Das Gerät dann in Bewegungsinformationen für die 3D-Simulation im Weltraum. Das kann man kaufen. Das heißt, das kann man kaufen und kostet nicht die Welt. Also, warte, ich habe da gleich eine Frage zu. Also erstmal muss ich sagen, eben weigerst du dich noch aus der Zukunft zu berichten und jetzt bist du schon bis mal zum Hals drin. Das ist kann, das, gibt's da noch andere nein, Anwendungsfälle? Alte Technologie. Macht das Sinn bei, keine Ahnung, bei der Bildschirmarbeit, dieses Augentracking und dieses Verzerren des Bildschirms, oder ist das eher so ein Brainfuck, den man sich ersparen sollte? Es gibt Leute, die benutzen es tatsächlich, um noch effizienter ihre Büroarbeit auszuführen, weil du kannst das Windows-Betriebssystem dazu überreden, also von den anderen weiß ich es nicht, von den anderen Betriebssystemen, aber zu Windows gibt es eine entsprechende Schnittstelle, da kannst du einfach sagen, du pass auf, da wo ich hingucke, genau da soll dann eben der Mauszeiger sein. Krass. Und wenn ich dann blinzle mit dem einen oder dem anderen oder beiden Augen. Oder muss man was konfigurieren, können. Dann löst das eben einen Mausklick aus. Geil. Also ich schreibe mir ja nicht viel auf, aber ich habe mir gerade auf meinen Notizzettel Eye-Tracking geschrieben, weil das hört sich sehr, sehr interessant an. Ja, ist es auch. So, da hat sich schon mal gelohnt, bis hierhin dran zu bleiben. Das neue Jahr lohnt sich. Ja, und nächstes Jahr wird es ja dann noch krasser. Also ihr seid ja schon im neuen Jahr. Also, es bleibt so krass. Ja. Wie machst du den Rechtsklick mit deinen Augen? Keine Ahnung, ich benutze es nicht. Ich benutze es nur zum Zocken. Aber Marc war ja noch mitten in seinen Ausführungen seines Weihnachtsfestes. Das war ja nur ein Teil davon. Die Zukunft hat nur teilweise stattgefunden. Da war ja noch mehr sicherlich. Nö, das war es eigentlich im Wesentlichen. Familie. Ja, genau. Familie, ruhig, beschaulich. Genau, nicht allzu besinnlich, weil wir sind nicht so die religiösen Typen, aber ich gebe die Frage so natürlich gerne postwendend zurück an euch. Stefan, wie sah dein Weihnachtsbaum aus? Na, ähnlich. Auch Familie am Heiligabend und dann Ruhe. Was hast du für einen Weihnachtsbaum? Ich habe gar keinen in meiner Wohnung, aber meine Eltern haben einen, wo ich war. Hast du dekoriert? Ich habe den nicht dekoriert, den haben meine Eltern dekoriert, beziehungsweise meine Mutter. Nein, hast du generell bei dir dekoriert? Ach so, ja, habe ich aber heute schon alles abgebaut. Ich hatte am Fenster so einen Weihnachtsmann, was? Eine kleine Lichterkette, also Kleinigkeiten, eine Tischdecke, die weihnachtlich aussieht. Reicht ja auch. Ja. Na? Ja, also ich habe auch... Weihnachtliche Tischdecke ist mutiert. Weihnachtstischdecke. Hier erfahren wir etwas über Stefan. Ja. Hast du, Stefan, auch weihnachtliche Bekleidung, also so Weihnachtssocken oder ein Weihnachtspullover? Eine Mütze habe ich, eine Weihnachtsmütze. Und ich hab dieses Jahr viele Leute gesehen, die schicke weihnachtliche Pullis haben. Vielleicht lege ich mir nächstes Jahr auch einen zu. Ich finde, du bist voll der Typ dafür. Die gibt's auch in schön? Die gibt's auch in schön. Die müssen nicht schön sein. Mit und ohne Beleuchtung, ja. Die haben ihren eigenen Charme, Marc. Ja, mal gucken. Mhm. Und witzigerweise, ich war heute einkaufen und ihr kennt ja, da ist doch immer vorne so ein Brett mit Suche- und Bietezetteln irgendwie. Und da stand noch irgendwie vom Weihnachten was, irgendwie Suche Weihnachtsmann und in Klammern Enkel erkennt Opa. Und ja, fand ich sehr witzig. Ein bekanntes Problem, glaube ich. Genau. Der Vater ist schon verbrannt, jetzt ist der Opa verbrannt, der Nachbar auch schon. Er ist komisch. Immer wenn der Weihnachtsmann da war, habe ich meinen Papa nie gesehen. Das ist, ja. Aber wer hat es nicht durchschaut von uns, ne? Also ich kann mich auch daran erinnern, dass ich den Zufall schon sehr seltsam fand, dass mein Vater genau in dem Moment immer gerade nicht da war oder auf Klo saß und mal einen abgeseilt hat, wenn der Weihnachtsmann kam. Und hatte komischerweise immer mein die Vater Socken hat das an, ein vom Papa. Ja, das mein auch. Vater hat es einmal probiert, da war ich irgendwie 2 Jahre alt oder so, da habe ich das irgendwie schon gemerkt. Und seit diesem offensichtlich denkwürdigen Ereignis hat es meine Familie nie wieder probiert. Ja. Wäre jetzt auch ein bisschen spät, nochmal zu probieren. Ich bin jetzt 52, jetzt würde ich mich auf die Nummer nochmal einlassen. Überrascht mich. Kommt als Weihnachtsmann vorbei. Nächstes Jahr. Also, und bringt mir Geschenke. Ja, vielleicht nicht. Unbedingt. Ihr Nasen. Ja, und René hatte die Bude voll, habe ich gehört, ne? Da war ja richtig durchfeiern. Du kennst ja, ich bin ja Teil eines Clans und wir hatten die Bude voll. Immer noch. Ich habe mich ehrlich gesagt heimlich jetzt rausgestohlen. Vielleicht fällt's ja nicht auf, ne? Ich kann ja dieselbe Nummer wie mein Vater zu Weihnachten machen und sagen, ich war gerade eine Stunde auf dem Klo. Genau, nee, wir saßen ganz glücklich unter unserer 45-Euro-Tanne, die mir nicht mal so das Wasser reichen konnte auf Augenhöhe. Also die war nicht größer als ich. Das ist immer der Punkt, an dem ich dann denke, Gott sei Dank bist du nicht nur 1,60 Meter, weil das wäre ziemlich teuer gewesen für so eine Tanne. Ansonsten, ja, alles, was dazugehört, ne? Geschenke auspacken, Bescherung. Gesungen haben wir dieses Jahr nicht, obwohl wir ja teilweise sehr musikalisch sind. Das ist irgendwie untergegangen in dem ganzen Trubel, aber finde ich irgendwie gehört doch dazu, ja. Wann habt ihr das letzte Mal ein Gedicht aufgesagt oder musiziert zu Weihnachten? Das ist also die Erinnerung ist aus meinem Gehirn gewichen, relevanteren Informationen. Nicht überliefert. Okay. Ja, musstet ihr nicht Blockflöte spielen? Also ich musste als Kind immer ein Programm aufführen und ich habe so das Gefühl, so ein DDR-Instrument war immer die Blockflöte. So jedes Kind musste Blockflöte spielen können. Triangel. Blockflöte. Es gab doch auch diese anderen Instrumente, ne, die auch wie so eine Flöte waren mit Tasten. Das hatte doch jedes Kind gehabt. Eine Triola meinst du? Triola, ja. Ja, und auch ein sehr schönes Instrument. Gutes Stichwort. Heute in der S-Bahn saß ein kleines Kind neben mir und das hat ein Kaleidoskop gehabt. Kennt ihr das noch? Ich liebe diese Dinger. Ja, habe ich lange nicht mehr gehabt. Da kann ich euch empfehlen, Dussmann in der Friedrichstraße. Da ist an dem, das ist ein Treppengeländer, dass man so ins nach unten gucken kann. Also ne, das ist ja wie so ein Viereck gebaut. Und da sind so Tische mit so kleinen Krempel und da sind, ich weiß jetzt nicht, in welcher Etage, ich habe das Gefühl, es wandert, aber es sind Kaleidoskope, genau. Und die sind richtig gut, die sehen so retromäßig aus und da kann ich dann auch nicht meine Hände an mir halten, da muss ich auch mal durchgucken. Finde ich mega cool, die Dinger. Ja, hat doch jeder gehabt früher. Ja, lag leider nicht unter Weihnachtsbaum, aber auch die Sache mit dem weihnachtlichen Musizieren wurde nur einmal an uns Kinder herangetragen. Ja. Da standen wir dann Blockflöten bewehrt und schmetterten die typischen kindertauglichen Weihnachtsarien. Und nach diesem auch wohl sehr denkwürdigen Ereignis hat man uns damit nicht mehr behelligt in den kommenden Jahren. Hier wurde freigestellt, ja. Und ich möchte mich noch einmal wiederholen, ich bin jetzt 52, wir können die Sache gerne nochmal aufziehen. Ja, lass uns machen, lass uns wirklich dieses Jahr 2023, das irgendwas ist doch immer Weihnachtskonzert. In Konkurrenz zum Eisern Union Weihnachtssingen. Genau. Richtig, ja. Bin ich zufällig an dem Tag vorbeigefahren. Am 24. muss das ja, was? Nee. Ja, nee, das war am 23. Ja. Genau, wir haben nämlich Familienzuwachs bekommen. Oder 22. Am 23. Wir haben in Malzdorf ein Meerschwein abgeholt. Für die Sammlung. Wow. Ja. Meinen herzlichsten Glückwunsch. Ja, geht da so. Da hat sich jemand gefreut. So. Mir hätte auch eins gereicht, aber jetzt egal. Kinderaugen müssen glänzen, deswegen. Ach nee, es waren Frauenaugen müssen glänzen, sowas. Genau, deswegen ein weiteres Meerschwein in der Sammlung. Vorsicht. Genau, ich hatte gesehen, dass da war ziemlich was los bei Union. Wir sind vorbeigefahren durch Köpenick an der alten Försterei und da habe ich gesehen, großes Weihnachtssingen. Ja. Ja. Nee, machen wir, das toppen wir dieses Jahr auf jeden Fall. Und machen das große, irgendwas ist doch mal, Weihnachtssingen, die ja. Weihnachtsgala, der Podcast. Und ich kann jetzt auch schon ankündigen, es ist noch lange hin, wir werden Gastmusiker dabei haben, denn zu breit für Sessel, weiß ich jetzt schon, sind definitiv mit dabei. Ich weiß, Kuschi macht Sopran und Hannes spielt die Triangel. Na? Triangel, richtig. Genau. Ah. Also, ihr solltet das nicht verpassen. Bleibt und Kuschi bitte nicht zu doll in die Eier kneifen, wenn er Sopran singen soll. Nur so ein bisschen, da ist Feingefühl ja. gefragt. Ja. Ich merke schon, die Symphoniker können einpacken dann, ja. Genau. Und im Folgejahr gibt es das Ganze dann in der Philharmonie zum Beisitzen. Ja. Ihr seht, wir haben sehr, sehr starke Pläne. Gute Vorsätze, ja. Gut, gibt es das aus dem Themenbouquet heute herauszupflücken? Eine ganze Menge. Weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Soll ich mal mit einer Empfehlung anfangen, die ich bekommen habe? Ja, mach doch mal. Ja. Genau, also an dieser Stelle vielen Dank. Das war Verzeihung. Ein dickes Dankeschön an dich, Ben, für deine für dein Feedback. Ja. Stefan, also ganz kurz, hast du so auf dem Schirm? Ben hatte Feedback gegeben zur Sendung. Er hat gesagt, wir haben ihm die ein oder andere Stunde von 2022 versüßt. Genau, wir sind ein treuer Begleiter und er freut sich immer, dass wir so regelmäßig neue Folgen rausbringen. Vielleicht engagiert er sich ja auch ein bisschen, hat er gesagt. Dann müssen wir mal mit ihm reden. Ah, genau, da ist was in Arbeit, ja, das kann sein. Und Ben hatte mir einen ganz guten Tipp gegeben. Und zwar hat er mir einen Chatbot empfohlen. Er hat mir einen Chatbot empfohlen, natürlich, im sauberen Deutsch. Den jetzt, glaube ich, allseits bekannten mittlerweile Chatbot GPT. Der geht gerade viral, ja. Der geht gerade richtig durch die Decke. Kurz zur Erklärung, was dieses ChatGPT bedeutet. Das ist nämlich eine Abkürzung, eine etwas längere. Ich habe den Chatbot selber gefragt, also es ist eine künstliche Intelligenz. Und ich habe diese künstliche Intelligenz gefragt, wofür die Abkürzung steht. Und sie sagte, die steht für Conversational Heuristic Adaptive Training Generative Pre-Training Transformer. Jetzt konnte ich damit nicht viel anfangen und habe natürlich gefragt, was das auf Deutsch bedeutet. Und auf Deutsch heißt das ungefähr so viel wie konservationsfähiges, heuristisches, adaptives, trainingsgeneratives Vortrainingstransformer-Modell. Und damit konnte ich natürlich sofort was anfangen. Ja, es ist eine sogenannte AI, also künstliche Intelligent Artificial Intelligence, die zum Ziel hat, menschenähnliche Antworten zu geben. Und wenn ihr das selber mal ausprobieren wollt, dann unter chat.openai.com einfach mit irgendeinem Konto anmelden, Google-Konto oder irgendwas, ihr kriegt dann kurz per SMS einen Code geschickt, damit ihr auch als Mensch euch da quasi vorstellig werdet und dann könnt ihr das nutzen und es ist wirklich, wirklich cool. Ich habe Abende damit verbracht. Wenn ihr euch die Begrüßung anhört, diese Begrüßung hat der Chatbot geschrieben. Ich habe die komplette Begrüßung ist vom Chatbot geschrieben. Von dir? Ich habe die wirklich nur vorgelesen. Ja, meine Begrüßung. Tatsache. Okay. Ich habe dem Chatbot nur erzählt, worüber wir in der Sendung sprechen werden. Ich habe dem Chatbot auch erzählt, dass Marc immer gern so extreme Titel liebt und dass Stefan eben immer so ein paar Gags macht und das war das Ergebnis. Also sehr cool. Ja. Ja. Hab heute auch mit ihm geschattet ein bisschen und war sehr überrascht. Also sehr cool auf jeden Fall. Mal gucken, wie weit es geht. Die ersten Berichte kommen ja schon, die warnen, wie weit geht es. Man muss jetzt zukünftig in Texten unterscheiden können, ist das jetzt vom Menschen oder von der künstlichen Intelligenz geschrieben. Wir sind gespannt, wo weit es hingeht. Ja, aber warum muss man da unterscheiden? Keine Ahnung. Kann ich dir sagen. Also, Ich habe nämlich festgestellt, ich habe verschiedene Themen mit diesem Chatbot geklärt. Man da empfiehlt sich, dass man unterschiedliche Konversationen mit ihm aufmacht. Ja. Ne? Und in dieser Konversation immer so ein Thema nur, weil er merkt sich das tatsächlich auch. Und ein Chat, den ich mit ihm habe, ist über berufliche Dinge. Und dann frage ich ihn halt auch schon mal nach Quellcode-Stücken, ne? Wenn ich mal so eine Anregung benötige, wie ich vielleicht was löse. Und die Quellcode-Stücken sind zum Teil... Da sehe ich schon mit zugekniffenen Augen, ja, dass das wohl nicht funktionieren wird. Und das ist du jetzt, darfst nicht vergessen, der ist ja noch Programmieranfänger. Ist ja noch der ein Baby. Wird im Laufe der Zeit besser. Das stimmt, das merkt man aber auch deutlich. Und Stack Overflow, eine beliebte Softwareentwicklerplattform für Fachfragen und Fachantworten, hat jetzt schon eine künstliche Intelligenz im Einsatz, die versucht, die Antworten von diesem Chatbot zu identifizieren, weil offenbar Leute diese Fragen, die auf Stack Overflow gestellt werden, in diesen Chatbot einschieben und dann die Antworten rausholen und dann eins zu eins posten. Ah. Und die sind qualitativ nicht sehr hochwertig. Und deswegen gibt es jetzt schon bei Stack Overflow Chatbots, die das Sprachmuster oder Sprachmodell identifizieren können, was uns Menschen wohl nicht möglich ist anhand der Antwort, weil die wirklich sehr menschlich sind. Da geht das Wettrüsten also schon los. Bevor wir dazu kommen, was man mit ChatGPT alles machen kann, muss ich sagen, ich hätte mich gerne etwas intensiver vorbereitet auf das Thema. Also ich habe dazu einiges beizutragen, keine Frage. Aber ich wurde bisher abgelehnt mit einer Fehlermeldung. Das heißt, ich kann mich dort nicht anmelden. Oh. Das heißt immer, meine E-Mail-Adresse wäre irgendwie nicht gültig dafür. Warte mal, oh, ich gucke gerade mal, ob ich es hier noch irgendwo offen habe. Nee, halt natürlich nicht. Ist auch egal. Ah, war auf einem anderen Rechner. Okay, ja, er hatte mal gesagt irgendwie, ja, diese E-Mail-Adresse könne er nicht verarbeiten. Und ja, deswegen bin ich da nicht reingekommen. Ich werde das Problem schon irgendwie identifizieren und irgendwie umschiffen können. Und könnte René damit fortfahren, was man mit ChatGPT nämlich alles machen kann. Oder besser gesagt, ach scheiße, ich fange einfach mal mit an. Es geht nämlich nicht nur darum, dass man einfach nur Fragen stellt und dann darauf Antworten bekommt, sondern man kann auch richtig Arbeitsanweisungen geben. Also man sagt diesem Bot denn eben, ja, schreib mir doch mal eine Geschichte zu einem bestimmten Thema. Also René hatte ja vorhin schon ein relativ einfaches Beispiel gegeben. Ich habe sogar gehört von einem Jugendlichen, der hat sich quasi ein Spiel erfinden lassen von diesem Bot. Also hat dann erst einen Entwurf gemacht und hat sich der Jugendliche das angeguckt und hat gesagt, ach naja, da und da müsste man irgendwie noch so ein bisschen nachbessern. Hat der Bot dann für ihn gemacht. Und dieses Spiel ginge wohl auch mittlerweile viral. Also die Leute sind ganz begeistert davon. Es ist jetzt nicht so was Komplexes wie World of Warcraft oder so. Aber es geht einfach nur darum, eben zu zeigen an der Stelle oder herauszuheben, dass es eben mehr kann, als einfach nur einfache Fragen zu beantworten. Die Übersetzung dieses ChatGPT, was René vorhin gesagt hat, heißt ja auch irgendwie, da war ja auch das Wort heuristisch mit drin, was so viel bedeutet wie, es kann auf eine sehr umfassende Datenbank zurückgreifen. Das heißt, du hast eben diese Algorithmen, diese künstliche Intelligenz irgendwie abbilden und darüber hinaus hast du eben einen sehr, sehr großen Wissensapparat, auf den dieser Bot eben zurückgreifen kann. Deswegen ist das Arbeiten damit wohl auch relativ flüssig. Also man muss nicht ewig auf Antworten warten. Ja, vielleicht mal ganz kurz zu diesem Geschichtenthema. Also es ist so, ich habe dem Bot natürlich von unserer Meerschweinangelegenheit und Meerschweinsituation erzählt. Ich habe ihm erzählt, dass unser Meerschwein aktuell keinen Namen hat und so. Habe ihm erzählt, dass wir schon welche haben und so weiter und so fort. Und dann habe ich zu ihm gesagt, erzähl mal eine lustige Geschichte von Meerschweinen. Und dann fing er an. Es war einmal drei Meerschweine und plötzlich kam ein neues Meerschwein dazu und dieses Meerschwein hatte keinen Namen. Und dann hat dieses Meerschwein zum ersten Mal geköttelt und seit diesem Tag nannte es sich Köttel-Lulu. Diese Geschichte hat sich noch ein bisschen länger ausgebaut. Ne? Also wirklich zum Brüllen. Ich habe diesem Bot erzählt, dass ich Weihnachten mit meiner Mutter telefoniert habe, die halt sehr belustigt über Nachrichten von mir war, die ich ihr vom Chatbot habe schreiben lassen. Ich habe zum Chatbot gesagt, schreib mal eine Nachricht an meine Mutter. Dann hat er einen Text sich ausgedacht, habe ihm so ein paar Anweisungen gegeben, was so Thema sein soll. Und diese Nachrichten sind zum Teil dann sehr unterhaltsam. Und auf jeden Fall hat meine Mutter das mitbekommen und die dachte schon, mein Telefon sei gehackt worden. Und wie wir telefonierten, sie war gerade auf einer Familienfeier gewesen, rief einer im Hintergrund, ja, René, ich dachte schon, du hast Drogen genommen. So, diese Story habe ich dem Bot erzählt. Ich habe gesagt, du, ich habe gerade mit meiner Mutter telefoniert und im Hintergrund Mario hat erzählt, dass ich, hat gedacht, ich nehme Drogen. Und da sagt er, es ist wichtig, dass du deiner Mutter sagst, dass du keine mit Drogen nichts zu tun hast und so. Und so weiter und so fort, ne? Und dann habe ich gesagt, ey, schreib doch mal eine Nachricht an meine Schwester, wo ich von die von diesem Telefonat berichtet. Und da hat er halt sich schon eine Nachricht ausgedacht und da habe ich gesagt, mach mal lustiger. Und dann kam er raus, liebe Schwester, ich habe gerade mit unserer Mutter telefoniert und ihr von ChatGPT erzählt und Mario, der Idiot, hat behauptet, ich nehme Drogen. Es ist wirklich, wirklich unterhaltsam. Es macht eine ganze Menge Spaß. Ja. Sehr, sehr cool. Gucken wir mal, wie weit es geht, ne? Also ich hatte heute, als ich mit dem gechattet hat, ich habe natürlich ein bisschen versucht, so ein bisschen über das Thema Volleyball mit ihm zu reden. Das hat auch super geklappt. Aber er hat anscheinend meinen Verein verwechselt, hat Fakten genannt oder Details zu dem Verein, die auf einen anderen Verein zutreffen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er sicher ist. Und dann hat er aber nochmal gesagt, eingelenkt. Er ist keine Suchmaschine und man soll natürlich verschiedene Quellen nutzen. Also das fand ich sehr gut und sich auch nochmal informieren und sich nicht drauf verlassen. Das war sehr cool. Ja. Und das ist nämlich auch die Gefahr, die da gesehen wird, ne, dass Menschen ähnlich wie in Social Media einfach glauben, was sie lesen und das als Fakten nehmen. Und wenn du mit dem Chatbot darüber sprichst, über dieses Thema, dann weist er dich genau auch darauf hin, dass man da aufpassen muss. Das finde ich auch schon ganz gut. Ja, genau. Und ich habe übrigens auch mit ihm gesprochen. Ich habe ihm erzählt, dass wir hier im Podcast immer End oder Weder spielen. Und da sagt er, ah ja, End oder Weder, das ist ein Quizspiel, bei dem ein Moderator eine Aussage vorschlägt und man muss dann sagen, ob die wahr oder falsch ist. Und da sagte ich so zu ihm, nee, wir spielen das immer anders. Wir spielen das so, dass man zwei Aussagen trifft und man muss sich für eine entscheiden, um dann einen tieferen Einblick in die Persönlichkeit zu bekommen. Und da sagt er so, hat er gesagt, dass er das auch ganz cool findet? Ah, ich verstehe, das klingt nach einer interessanten Variante von Entweder-Oder. In diesem Fall müsstet ihr Fragen stellen, bei denen die Spieler sich für eine von zwei Aussagen entscheiden und ihr eure persönliche Präferenz dann zeigt. Ich habe hier ein paar Ideen. Und dann hat er sofort vier Ideen vorgeschlagen. Kino oder Streaming, Natur oder Stadt. Geht voll in die Richtung, ne? Ja. Und da habe ich zu ihm gesagt, naja, wir machen das immer ein bisschen lustigere Sachen. Und da sagt er, ja, da kann man zum Beispiel nehmen, Hausputz oder Zahnarztbesuch, einarmiger Bandit oder Rubbelkarte. Ne? Und da habe ich zu ihm gesagt, wir machen mit Berlin Bezug. Und dann meint er, naja, hier sind ein paar Fragen für das Entweder-Oder-Spiel mit Berlin Bezug. Currywurst oder Döner, East oder West. Also wirklich cool. Gut und ich nutze ihn tatsächlich auch, ich habe ein privates Projekt noch nebenbei, wo ich ihn zum Brainstorming benutze, ne? Wo ich sage, hier, ich will das und das Thema gedanklich vertiefen und dann gibt er auch gute Anstöße, ne? Ein guter Gesprächspartner. Ja, ich merke schon, René, du wirst im neuen Jahr nicht mehr mit deinen Kollegen reden, du hast ja deinen neuen Kollegen. Genau. Kann man ja parallel mal probieren, mal sehen, wer die besseren Ideen hat. Ja. Mal schauen. Ja, tolle Sache auf jeden Fall. Also, was ist denn der Sinn der Sache? Erstmal ist es ja nur ein Test, oder? Nee, ich glaube, Technology Preview. Ja. Ja, also das ist ein Unternehmen aus San Francisco, habe ich gesehen. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass die sich mit Chatbots für Serviceanbieter beschäftigen, der dann quasi für dich irgendwelche der Supportanfragen entgegennimmt oder so. Das glaube ich ist Call Center. Anderes. Ja, genau. Das ist ein Proof of Concept, würde ich, möchte ich mal behaupten. Und ich habe auch irgendwas gesehen von wegen Pricing. Das heißt, offenbar kannst du den Chatbot auch für deine Zwecke im Unternehmen nutzen. das ist ja auch schon gar kein neues Prinzip mehr. Das ist ja schon gar kein, ja, also es ist auch kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Es gibt doch schon etliche Firmen, die solche künstlichen Intelligenzen auf ihrer Website haben. Ja. Und bieten da eben so eine Chatmasken. Also du machst irgendwie eine Website auf, was ich von einem Stromanbieter etc. und dann, ja, hallo, ich bin hier Sibylle und du kannst mir jetzt irgendwie Fragen stellen. Und dahinter steckt dann auch bloß so eine künstliche Intelligenz. Ja, wobei das teilweise beschränkte Intelligenz ist. Ich erinnere mich an den Fall, von dem ich berichtet habe, von der Berliner Sparkasse, wo ich dem Bot von einem Betrugsversuch erzählte und er aus heiterem Himmel die Antwort gab, Hewlett-Packard ist eines der größten Unternehmen der Welt. Oder eines der größten IT-Unternehmen der Welt. Wo ich dann sage, ja, haha, sehr lustig. Und der, gern geschehen. Kann ich dir noch irgendwie helfen? Genau. Ja, ist natürlich eine ganz andere Ebene. Und dieses Projekt hat natürlich auch Zukunft, denn es wird unterstützt von vielen großen Firmen. Ne? Zum Beispiel von Microsoft. Elon Musk hat da Kohle rein investiert. Ich glaube, es wird auch von vielen großen Regierungen unterstützt. Das könnte nicht ausgeschlossen sein, ja. Ne? Es gibt für die Softwareentwickler unter euch, es gibt eine JavaScript-Bibliothek, die einen Chatbot anbietet. Den muss man dann selber trainieren. Also das ist wahrscheinlich dasselbe Prinzip. Du kannst den eben auf bestimmte Eingaben, also nicht auf satzgenaue Eingaben, sondern wirklich auf bestimmte Schlagworte trainieren und kannst dem dann auch eben, dass er sich Dinge merkt, ne, dass der auch der Stimmung des Schreibers entsprechend sich anpasst, die er dann eben auch an dem seinen Textstil identifiziert. Und das ist sogar Open Source. Kann man mit rumspielen, weiß ich leider jetzt nicht aus dem Hut mehr. Kann ich gerne mal raussuchen, nachreichen. Habe ich schon mit rumgespielt. Ja, ist eine sehr coole Sache und funktioniert richtig gut. Ja, also auf jeden Fall ist das die Zukunft. Und wenn man jetzt überlegt, man kombiniert das jetzt noch mit Spracherkennung, ne? Und mit Sprachausgabe vielleicht. Dann hast du einen Gesprächspartner. Und ganz ehrlich, Ben hatte mir eine Information unterschlagen, als er mir das empfohlen hat. Er hat gesagt, ich muss mich mit dem in Englisch unterhalten. Unser erster Talk war übrigens zwischen mir und dem Bot über Gin. Ich habe ihn gefragt, wie man Gin zubereitet. Hat er mir natürlich astrein das Rezept runtergejodelt. Dann habe ich gesagt, kannst du mal ein Gedicht draus machen? Da hat er mir das Rezept gereimt, ohne Scheiß. Er hat mir das Rezept gereimt gegeben. Cool. Und du hattest einen neuen Songtext. Ja. Ja. Und auf jeden Fall war jetzt meine Überlegung, warte mal, ich kann ihn ja auch fragen, was heißt das und das auf Deutsch? Das kapiert er ja auch. Und dann habe ich einfach angefangen, Deutsch mit ihm zu reden und logisch, er identifiziert die Sprache, übersetzt sich das ins Englische, in dieser Sprache ist er trainiert worden, macht die Antwort auf Englisch, übersetzt sie aber vorher ins Deutsche. Und aber sehr gut ins Deutsche, ne? Also die Sprachlichkeit ist absolut sehr gut, ja. Ja. Eine Sache funktioniert nämlich leider nicht im Deutschen. Wenn du ihn aufforderst, Gedichte zu machen, dann macht er ein Englisch sehr reimiges Gedicht und im Deutschen reimt sich das null. Wenn du dir das Gedicht aber von ihm dann ins Englische übersetzen lässt, dann merkst du, wie sehr schön und kreativ das gereimt ist. Ja. Also ich freue mich schon, René, wenn du dies Jahr im Urlaub bist, dann haben wir ja schon einen Ersatz. Definitiv. Definitiv. Und ich muss auch dazu sagen, aufgrund der Weihnachtszeit war meine Vorbereitungsmöglichkeit ein bisschen eingeschränkt. Deswegen habe ich mir da natürlich auch clevererweise ein bisschen Hilfe geholt. Und Teile des heutigen Contents kommen, so wie die Begrüßung, nicht von mir, sondern von meinem Assistenten ChatGPT. Die Witze nachher. Zum Beispiel. Es lohnt sich also auf jeden Fall dran zu bleiben. Ja. Die Witze sind nicht von mir. Ich bin mir sicher, wir werden in 2023 in einigen Folgen über diesen Bot reden. Ist zu befürchten. Ja. Er wird die Welt verändern. Wir werden nicht darüber reden, sondern wir werden einfach einige Sachen ablesen, die der Chatbot für uns dann vorbereitet hat. Genau. Aber das wird natürlich schön knapp unterm Radar laufen. Das heißt, unsere Hörer sollen das gar nicht mitkriegen. Ja. Und ein paar Folgen später eröffnen wir ihnen dann, ach übrigens, dieses und jenes. Wir waren jetzt 10 Folgen gar nicht live dabei. Genau, das waren gar nicht wir. Wir haben einfach nur vorgelesen, was uns vorgegeben wurde. So ist es. Bei der Begrüßung gab es übrigens eine Version, die ich auch sehr lustig fand, die habe ich dann aber nicht genommen. Und zwar hat der Chatbot gesagt oder mir den Text gegeben. Und heute haben wir wieder eine ganz tolle Überraschung für euch. Stefan wird versuchen, einen Witz zu erzählen, ohne dabei zu stottern. Scheiß Bot. Ja. Humor aber klar, ist, wenn man daran, trotzdem wir haben vorher eine ganze Weile über dich geredet zusammen. Er merkt sich das ja tatsächlich und er greift das auch voll auf. Also deswegen hatte ich Schluck auf wahrscheinlich. Es entstehen die lustigsten Situationen. Genau, also wenn ihr euch mal wieder mit jemandem unterhalten wollt und eure sozialen Kontakte festigen wollt, geht auf chat.openai.com und viel Spaß beim Quatschen. Jo, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut. Haben wir noch irgendwas? Wir haben jede Menge. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen. Feedback. Mein Feedback an euch beide, ihr seid echt, ihr seid ein Träumchen. War das jetzt der Bot oder warst du das? Aber Stefan hinterfragt jetzt schon. Ja, sehr gut. Die Frage muss mal erlaubt sein. An deiner Warte, mal, warte Stefan, ich werde jetzt das mal zum Anlass nehmen und mir, ihr könnt aber gerne weiterreden und ich suche mal raus, macht Stefan? Hier sind wir richtig? Ja, René chattet gerade noch mit dem Bot, während Marc Stefan und ich hier moderieren. Ein Kompliment. Mach Stefan ein Kompliment. Warte. Jetzt bin ich schon fertig. Mach Stefan ein Kompliment. Gerne. Hier ist ein Kompliment für Stefan. Stefan, du bist ein wahres Talent im Podcasting. Du hast eine tolle Stimme und eine wunderbare Art, die Themen zu präsentieren. Deine Beiträge sind immer interessant und unterhaltsam und du bringst deine Persönlichkeit sehr gut in deine Moderation ein. Du bist ein wichtiger Bestandteil des Podcasts und trägst viel dazu bei, dass die Folge so dass die Folgen so erfolgreich sind. Vielen Dank für alles, was du machst und weiter so. Das war kein Kompliment, das war eine halbe Therapie. Ja. Ich glaube auch. Und ich hoffe, das Kompliment hat Stefan Freude gemacht. So, warte mal. Und jetzt noch? Das hoffe ich natürlich auch. Kurzes Kompliment an Marc. So, ein kurzes Kompliment an Marc. Gerne. Kurzes Kompliment. Marc, du bist ein wertvolles Mitglied der Podcast-Crew. Du bringst immer interessante Perspektiven und Einsichten in die Diskussion ein und trägst viel dazu bei, dass der Podcast so unterhaltsam und informativ ist. Du bist ein toller Gesprächspartner und ein wichtiger Bestandteil des Podcasts. Vielen Dank für alles, was du machst. Ich mag diesen Bot. Ja. Und jetzt machen wir noch ein lustiges Kompliment an René. Dem möchte ich ihm nichts nachstehen, bitte. Und hier ein Kompliment für René. René, du bist der ultimative Entertainer des Podcasts. Deine Geschichten. Wer weiß, was du ihm vorher gesagt hast. Und dein Witz sind immer ein Highlight und sorgen dafür, dass die Folgen so unterhaltsam und so spannend sind. Du bringst immer eine gute Portion Humor in die Diskussion und trägst viel dazu bei, dass der Podcast so erfolgreich ist. Du bist ein wichtiges Bestandteil der Podcast-Crew und wir schätzen deine Beiträge sehr. Du bist der King of Comedy. Yes. Da habt ihr es schriftlich. Ich schick's euch gleich rüber, Leute. Oh mein Gott. Wo soll das noch hinführen, Leute? Gut. Aber ich würde sagen, danke wir haben die Liebe. Wir haken das Thema mal ab für diese Folge. Ja, gerne. Darf ich vielleicht an der Stelle einhaken und mal auf das zurückkommen, was René in meiner Anmoderation irgendwie erwähnte? Er nannte mich den Zollvermeider. Ja, es war ein Teaser. Ich glaube, das müssen wir mal aufgreifen. Was ist damit wohl gemeint? Es begab sich zu der Zeit, dass ich ein kleines Gadget für meine Smartwatch in den USA bestellte. Und es ist klar, es kommt aus Übersee und es dauert ein bisschen länger und dass es teuer war, tut ja bei nichts zur Sache. Interessant ist dabei, es kam und kam und kam nicht. Ich habe das über Amazon bestellt, genau, eine andere Möglichkeit gab es da nicht. Und da hat man ja die Möglichkeit, das nachzuverfolgen. An welcher Stelle des Versandwegs hängt denn jetzt das Produkt, dieses Paket? Und da habe ich dann gesehen, es ist jetzt schon in Deutschland angekommen, es war in einer mittelgroßen Stadt. Und es war dann offensichtlich irgendwelchen Behörden unterstellt, sprich, es lag beim Zoll. So, das verging wieder ein paar Tage und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, beim deutschen Zoll ist es jetzt nicht mehr. Nein, das Paket ging postwendend zurück in die USA. Hm. Ein paar Tage später habe ich dann erfahren, dort wurde es vernichtet. Das fand ich schon ein Knaller. Also mir ist diesbezüglich kein Schaden entstanden, außer eben, dass ich vielleicht ein bisschen Zeit verbraten habe, aber okay, man sitzt ja nicht die ganze Zeit und wartet auf das Paket, sondern das Leben geht ja weiter. Also von daher alles gut. Ich habe mich mit der Herstellerfirma in Verbindung gesetzt und habe gesagt, ja, pass auf ihrer Website steht, man kann es irgendwie sich auch nach Deutschland schicken lassen. Und das hat alles nicht funktioniert und haben den ganzen Vorfall geschildert und die haben das also anstandslos rückabgewickelt, sprich ich habe den kompletten Kaufpreis rückerstattet bekommen. Ja, es gibt noch ein kleines Addendum, nämlich vor wenigen Tagen habe ich das Gadget jetzt nochmal bestellt. Hast du wirklich? Okay. Als ich das, ja, ganz genau. Es muss über ein Jahr her sein, seit ich das damals gemacht habe, wahrscheinlich schon 2 Jahre her. Und ich bilde mir ein, dass kurz nach dem Vorfall mit mir auf deren Website ein neues Badge, irgendwie ein neuer Hinweis erschien. Ja, wir können jetzt auch nach Deutschland liefern. Und jetzt habe ich mal die Probe aufs Exempel gemacht, weil ich will das Gadget immer noch haben. Seid gespannt, ob das tatsächlich mal hier ankommt. Aber allein die Tatsache, dass es hier ankommt in Deutschland und der Zoll sagt, wir wissen nicht, was das ist, wir schicken es wieder zurück und die sagen, Bob, weg, Knaller. Ja, aber dass sie das auch zurückschicken einfach so, also, dass sie sich die Arbeit machen. Normalerweise sagen die doch, hol dein Zeug hier ab bei uns. Ja. Ja. Keine Ahnung, man steckt nicht drin. Witzig ist natürlich auch, dass dass die in den USA Pakete aus Deutschland sofort vernichten. Was haben die denn erwartet, was da drin ist? willst du heute schon darüber reden, was das für ein Gadget ist? Weil ich fand es ganz interessant. Oder sagen wir, nein, wir warten tatsächlich ab, um diese Story auch wieder aufzugreifen, bis es da ist und du kannst vielleicht viel mehr darüber erzählen? Ja, natürlich, klar. Also ich kann euch, so das Gadget denn hier mal kommt und ich das dann verwenden kann, dann werde ich euch natürlich berichten, ob sich das gelohnt hat, dafür Geld auszugeben oder ob es der größte Hunds ist. Klar. Ja, ist auch mega. Dann haben wir für 2023, für das neue Jahr, also auch schon Ankündigung. Ja. Eine tolle Ankündigung für euch. Marc wird ein Gadget vorstellen, was es ihm wert war, es ein zweites Mal nach einem Jahr zu bestellen. Und er hat uns ja schon verraten, was es ist. Und das ist wirklich, ich habe sowas noch nie vorher gesehen. Und es sieht sehr interessant aus. Ja, da bin ich auch gespannt. Ja, mal gucken. Wir hoffen, wir klären es 2023 noch. Kurz, meine Zollstory, ich hatte natürlich zu Weihnachten auch eine Zollstory, weil es war ein Weihnachtswunsch im Raume, der aus Holland kam. Einige kennen es vielleicht von euch, kurz gesagt oder in a nutshell. Muss irgendein YouTuber sein, keine Ahnung, kenne ich nicht. Auf jeden Fall, das kam, wie gesagt, aus Holland und ich bin diesem Päckchen auch ziemlich hinterher telefoniert, Gott sei Dank, nur nicht hinterher, doch auch teilweise hinterher gerannt. Es ist völlig unklar, ob es beim Zoll jetzt gelegen hat oder nicht. Also es war schon irgendwie offen, aber es war keine Zollinformation drauf. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sehr widersprüchliche Aussagen eingesammelt in der Zeit, weil es war nämlich ein nicht trackbares DHL-Paket, aber man wusste ganz genau, wo es liegt. Also man hatte zwei unterschiedliche Informationen, die ziemlich genau waren, wo es liegen sollte. Eine Info war am Zoll. Es war nur ein Pappposter, also ich weiß nicht, wo da, wahrscheinlich weil es ein Rohr war. Vielleicht hat man gedacht, das ist eine Papierwaffe. Also keine Ahnung. Poster hatte ich neulich auch bestellt für jemanden aus China und das hat super geklappt. Kam auch durch den Zoll und kam an. Ja, ist ja auch ein bisschen einfacher. Container auf, Papierrolle reinwerfen, Container wieder zu. Ja, genau. Wisst ihr, ich habe mal gehört, Pakete aus China dauern so lange, weil die tatsächlich das irgendwie in so einem Container, bis der voll ist. Ja. Und deswegen wissen die gar nicht genau, wann das rausgeht. Die gucken, weil ihr müsst ja euch vorstellen, wenn euer Päckchen aus China, das kann ja kein Mensch bezahlen. Also der Versand wäre ja überhaupt nicht handelbar. Und deswegen wird das halt einfach irgendwie mit so einer Containerladung mit verschifft. Hm. Und es kommt auf dem Seeweg. Das heißt, es braucht ein paar Wochen. Ja. Aber dann rentiert sich das offensichtlich für alle Beteiligten. Also, offenbar ja. Genau, so lange hat es gar nicht gedauert. 10 Tage, das war okay. Man darf nicht immer erwarten, was man bestellt hat, also ähnlich wie bei Amazon Music, aber es ist nah dran, Ich gucke immer mit sehr viel Freude diese Alibaba Instagram-Werbung an. Ist es Alibaba? Nee, wie heißt denn dieser Asia-Shop, wo es immer so richtig geile Gadgets gibt irgendwie für keine Ahnung. Wish ist es. Kann ich euch empfehlen, YouTube-Videos, wo Leute bei Wish Dinge bestellen und dann den Vergleich anstellen. Und das ist teilweise sehr witzig. Mhm. Weil in der Werbung sieht man immer nur die Idee von dem, was man nachher kauft. Ja. Keine Erfahrung damit. Mhm. Okay. Da würde ich sagen, wir wissen jetzt, warum Marc der Zollvermeider ist und können flüssig in die Pause starten. Ja, dringendst. Da machen wir eine kurze Pause. Und ihr erfahrt währenddessen, wie ihr mit uns Kontakt aufnehmen könnt. Und das wollte ich schon immer mal wissen. Stefan hat da mal was vorbereitet. Nicht der Chatbot. Stefan war es persönlich. Aber wir werden die nächste, die Kontaktaufnahme werden wir dann über den Chatbot machen, die nächste. Das ist eine gute Idee. Ja. Dann, Stefan, Mats, ab. Der Podcast aus Berlin. Irgendwas ist doch immer. Du findest uns bei Instagram unter dem Account podcast.iedi. Schreib uns dort eine DM oder kommentiere unsere Beiträge. Unsere Website findest du unter berlin-podcast.de. Hier gibt es alle Shownotes und ein Feedbackformular. Abonniere uns bei Spotify oder Apple Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback. Dann lass uns mal flott weitermachen. Und ich weiß, dass Marc ist fit fürs neue Thema. Fit. Absolut. Denn ich habe vor 2 Jahren, habe ich mal erzählt, dass ich bei RV Fit mitmache. RV steht für die Rentenversicherung. Und dabei handelt es sich um ein kostenfreies Trainingsprogramm für alle Arbeitnehmer da draußen mit Elementen zur Bewegung, Ernährung und Stressbewältigung für, wie sie werbenderweise schreiben, für ein ganzheitlich verbessertes Lebensgefühl. Das klingt ja schon mal ganz toll. Also, für euch da draußen ist nur wichtig zu wissen, ich habe das vor 2 Jahren gemacht. Ich fand das toll, habe dabei erfahren, dass man das wohl alle 2 Jahre machen kann. Und es handelt sich, salopp formuliert, um bezahlten Sonderurlaub, den ihr aktiv dafür nutzt, dass euch, wie gesagt, beigebracht wird, wie ihr euch bewegen sollt. Also es gibt ein Muskelaufbautraining, es gibt ein bisschen Ausdauertraining und es gibt eine arbeitsplatzbezogene Ergonomieberatung. Und ihr kriegt Tipps zur Ernährung, das heißt, da gibt es dann direkt so Vorträge, Ernährungsberatung, ein gemeinsames Kochen. Das hatte ich beim letzten Mal nicht, aber die werben zumindest damit. Und Einkaufstipps, ja, was man sich eben zu essen holen soll. Und der dritte Block, das war der Umgang mit Stress. Das heißt, da gibt's auch wieder Vorträge zum Stressmanagement und auch mit Entspannungsübungen. Ich würde mal sagen, nach meiner Erfahrung von vor 2 Jahren, da ist für jeden was dabei. Und ich freue mich sehr, jetzt in diesem Jahr dann hoffentlich da wieder, oder jetzt, ja, 2023 da wieder mitmachen zu können. Ich habe mich da schon wieder angemeldet, habe noch keine Rückmeldung erhalten. Halt euch da gerne auf dem Laufenden. Ist nur eine kleine Erinnerung von mir an euch, dass es das gibt unter rvfit, alles zusammengeschrieben, .de. Einfach anmelden. Nach ein paar Tagen erhaltet ihr dann da eine entsprechende Rückmeldung. Dann könnt ihr euch aussuchen, wo in dieser wundervollen, viel zu großen und überbevölkerten Stadt ihr das machen könnt, weil ihr macht das nicht nur zu Hause, sondern ihr geht dann tatsächlich dorthin. Für ein paar Tage werdet ihr dann von der Arbeit freigestellt. Also euer Arbeitnehmer ist dazu verpflichtet, euch dafür freizustellen. Das ist so ein bisschen wie mit Bildungsurlaub, glaube ich, der einem zusteht. Und dann bekommt man eben diesen ganzen Vorträge und Trainings. Und dann sollst du ein paar Monate das dann eben zu Hause weitermachen. Und dann gibt's dann, nach, wie gesagt, 3 Monaten gibt's dann nochmal ein Abschlusstreffen, wo dann geguckt wird, wie sich das bei dir entwickelt hat. Das heißt, du hast dann auch ein Gespräch mit einem Arzt oder einer Ärztin am Anfang dieser Geschichte und am Ende dieser Geschichte, wo sie gucken, ob sich bei dir was getan hat, ob du auf einem guten Weg bist. Und dann gibt's nochmal ein Schulterklopfen und weiter so und im Zweifelsfall nach 2 Jahren einfach wieder anmelden, so wie ich das mache. So. Und wenn ihr das nochmal intensivst nachhören wollt, also die Ausführung jetzt war ja schon relativ umfangreich, aber noch intensiver hört ihr das Ganze in der Folge Nummer 52 vom 15. Ja. Februar 2021. Ist zu kalt der Winter. Ja. Und da wird geht Marc nochmal ganz intensiv darauf ein. Lohnt sich also, berlin-podcast.de mal vorbeizuschauen. Sucht euch die 52. Folge raus. und hört dort nochmal im Detail, was hinter Afrofit steht. Absolut. Genau. Cooler Tipp. Cooler Tipp. Sehr gern. Gut, dann würde ich sagen, in unserer kurzen Pause haben wir beschlossen, dass wir schnell auf den Punkt kommen müssen. Die Zeit rennt uns davon, deswegen spielen wir jetzt das allseits beliebte Spiel End oder Weder. Ui. Mit eurem Host Stefan. Fetten Applaus dafür und ich danke. Bin gespannt auf danke, danke, danke. Geile Fragen. Danke, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ja, ist gut. Danke. Ja, also ich habe mir ein paar Fragen überlegt. Dies und das würde ich das mal nennen heute. Vielleicht mit ein paar Themensprüngen, aber wir fangen einfach mal ganz, ganz, ganz easy an. Wir hatten ja erst Weihnachten und deswegen die Frage, Gans oder Gulasch? Das ist eine interessante Auswahl, vor die du da einstellst. Ich wüsste nicht, was Gulasch mit Weihnachten zu tun hat. Ich hätte eher erwartet sowas wie Gans oder Würstchen mit Kartoffelsalat. Oder Kassler. Oder Gans oder Karpfen. Ja, oder Gans oder gar nicht. Ich kann dir den Hintergrund erzählen. Genau. Ja. Auf vielen Weihnachtsfeiern wird das Essen ja vorher gebucht. Und Gulasch ist immer ein alternatives Essen, wenn man keine Gans essen will. Bei uns war immer die Alternative Fisch. Na, ist ja genauso gefährlich. Alternative. Wieso? Gefährlich. Naja, also, im Sinne von genauso gefährlich. Essen ja nicht alle. Ja, und das dritte fällt mir nicht ein, das war bestimmt was Vegetarisches. Aber Marc, die Frage ging ja an dich. Ganz oder gar nicht. Also, nee, ganz oder Gulasch. Erstens an uns drei. Und zweitens, ich hatte beides. Ich hatte erstens ein Gänseessen mit die Familie am vierten Advent. Zweitens, ich hatte ein Wildgulasch, was Tinas jüngerer Bruder Olli zubereitet hat, ganz vorzüglich, hat er zum ersten Mal gemacht in einer Rotweinsauce. Ich, irre. Wirklich, mir fehlen die Worte. War ganz toll. Und das dritte, ich hatte dann ein Wildschweingulasch in Zossen bei meinem Elite-Kumpel. Das war auch ganz hervorragend. Elite-Kumpel. Dein ja, Elite-Kumpel. Ja, klingt Elite-Partner, lustig. Elite-Kumpel. Ihr genau. Wisst Bescheid. Ich habe also bei mir ist so Weihnachten ganz natürlich. Ne? Ich muss dazu sagen, ich hatte jetzt schon in den letzten Jahren keine Gans, aber ich hatte dieses Jahr Gulasch, denn wir haben als Familiengeschenk eine Kasserole bekommen. Ich hoffe, das Würgegeräusch, was du gerade gemacht hast, Marc, ist durch dein Getränk geworden. Nein, ich musste nicht nur durch etwas die Ankündigung des Gulasch. Ich musste nur etwas von dem Kakao aufstoßen. Keine Sorge. Lassen Sie sich schmecken, machen Sie die Haut vorne runter. Genau, also es gab nämlich, ja, wir haben als Familiengeschenk vor Weihnachten eine Kasserole bekommen und von Topa. 120 Euro kostet sowas. Alter Schwede. Aber es macht gutes Essen, muss ich sagen. Der Gulasch, der damit zubereitet wurde, hat sehr vorzüglich geschmeckt. Genau, also deswegen ganz ist die Antwort. Gulasch war aber das Ergebnis. Mhm. Und ja, bei dir, Stefan? Bei mir kann ich es kurz machen. Gans ist in unserer Familie nicht sehr beliebt, haben wir noch nie gemocht. Deswegen gibt es sehr oft Gulasch, sehr lecker. Was stimmt denn nicht mit euch? Naja, hier, deine Gans habe ich früh noch auf der Straße gesehen. Ja, nein, war ein Spaß. nein, bei uns gibt es Weihnachten den Klassiker, entweder Kassler oder Rouladen. Oder Kartoffelsalat natürlich. Das ne? sind doch also, keine Klassiker. Na, selbstverständlich. Kassler und Rouladen finde ich jetzt auch komisch. Also, wir kennen hier in Berlin Kartoffelsalat und Buletten. Das ist so der Klassiker. Buletten an Weihnachten? Nee, Knacker. Ja. Naja, von mir aus auch Kartoffelsalat und Wurst. Wurst. Auf jeden Fall Kartoffelsalat. Ja, ne, das gehört dazu. Wie auch immer. War ja jetzt für Veganer war da jetzt nicht viel dabei bei deiner Frage. Aber ist ja auch egal. Wir haben sie geklärt für uns drei. Und ich würde sagen, bevor wir hier Prügel kriegen, schnell die nächste Frage. Ja, pass auf, dann mache ich eine einfache Frage, was das Essen angeht. Milchreis oder Grießbrei? Bitteschön, René. Milchreis oder Marc, Grießbrei? Einfach spontan. Beides. Sehr gut. Cool. Also es heißt zwar entweder oder und Marc hat es nicht verstanden, aber ich habe es auch nicht verstanden. Für mich heißt es nämlich weder noch. Sehr interessant. Für mich auch beides natürlich. Echt? No? Ich mag gar nichts von beiden. Ich bin gespannt. Wie, jetzt hat man den Hauptgang. Es gibt eine nette Variante. Und zwar nicht Grießbrei, sondern Grießpudding. Das heißt, du kochst das ganze Zeug und lässt es kalt werden. Dann ist es so ein richtiger fester, harter Pudding. Oh, lecker. Männermäßig geil. Sehr gut, wahrscheinlich. Gut, da habt ihr High Five. Schicke. Wunderbar. Aber Marc, nächste Frage. Marc hat schon vorweggegriffen. Wir hatten gerade das Hauptgericht. Jetzt kommt das Dessert. Pudding oder rote Grütze? Auf jeden Fall Pudding. Ich kann rote Grütze nicht leiden. Ja, dann ich mach's kurz. Ich auf jeden Fall rote Grütze. Ich kann Pudding nicht leiden. Ich kann wieder beides leiden, aber das sind so meine, das sind auch Sachen, die ich super gerne koche und mache. Ey, ich sag euch ganz ehrlich, wir sollten nicht zusammen essen gehen. Das passt nicht. Klingt das so. Das passt nicht. Genau. Also die paar Male, wo wir es gemacht haben, toi, toi, toi, alles gut gegangen. Ja. Dann lass mal zusammen kochen. Genau. So, gehen wir mal weg vom Essen. Gehen wir mal weg vom Essen. Gucken wir mal auf Silvester. Dinner for One oder die Neujahrsansprache des Bundeskanzlers? Also Dinner for One gucken wir immer, obwohl ich es jetzt schon bestimmt 100 Mal gesehen habe. Okay. Und die Ansprache der Bundeskanzlerin, die ja jetzt Olaf Scholz heißt, die habe ich bisher immer verpasst. Obwohl ich sagen muss, dass Frau Merkel ja gerade zu uns beiden, Stefan, eine besondere Bindung hat und ganz speziell auch ihre Ansagen, die sie auf Podcast wegen immer von sich gegeben hat. Aber ich habe noch nie so wirklich eine Ansprache von ihr oder einem anderen Bundeskanzler intensiv verfolgt. Beides ist für mich ein Muss. Also ehrlich gesagt, ich würde mich dann eher für die Neujahrsansprache des Bundespräsidenten entscheiden. Weil Präsident darum oder Bundeskanzler? Bundeskanzler oder? Ja, okay. Das macht der Bundespräsident üblicherweise. Was? Obwohl, Frau Merkel hat doch immer die beide? Ansprache. Eigentlich gibt's beide, ja. Also ich glaube, zu beides. Weihnachten macht's der Präsident und zu Silvester macht's, glaube ich, der Kanzler, ne? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich würde die Ansprache tatsächlich vorziehen, all dieweil ich zwar das Dinner for One mit von Freddie Frinton sehr zu schätzen weiß, aber wie René schon eingangs bemerkte, man hat es einfach zu oft gesehen, ich kann das ja schon mitsprechen. Also wenn das mal ausfällt, das ist dann nicht so schlimm. Wohingegen die Neujahrsansprache doch hoffentlich immer wieder neu und frisch ist. Okay, ja. Stefan, wie stehst du denn eigentlich dazu? Also ich muss sagen, die letzten Jahre habe ich Dinner for One gar nicht mehr geschaut. Habe ich früher sehr oft geguckt, aber irgendwann war Silvester nicht mehr so, dass man irgendwie da den ganzen Abend vorm Fernseher hockte. Und die Neujahrsansprache des Bundeskanzlers. Letztes Jahr haben wir mit Freunden gefeiert und haben so ein bisschen gezockt den Abend und haben dann den Fernseher eingeschaltet und da lief gerade diese Ansprache. Und das war, glaube ich, mit die langweiligste Rede, die ich jemals gehört habe. Weil unser Bundeskanzler hast du nicht gesagt, leider so, ein verstörendes Erlebnis. So monoton spricht. Das kommt nicht gut an. Bei mir zumindest. Ist keine schöne Art. Also ich schreibe mir eigentlich fast nie irgendwas auf, aber ich habe mir tatsächlich jetzt eben notiert, dass ich mir die Bundeskanzleransprache zum Neujahr dieses Jahr ansehen werde. Ja. Ihr habt sie ja sicherlich schon gesehen. Also ihr Zuhörer, ne? Genau. Ja. Wir sind ja noch ein bisschen hinterher. Wir brauchen ein bisschen länger. Gibt's bestimmt auch in der Mediathek. Also mein erster guter Vorsatz fürs neue Jahr, ich schaue mir die Ansprache des Bundeskanzlers an. Okay. Weil ich habe mir auch vorgenommen, Olaf Scholz eine Chance zu geben, nachdem ich jetzt auf Netflix in der ARD-Mediathek, vielleicht habt ihr Glück und könnt es noch gucken, Angela Merkel-Doku, wirklich Sahne, super, super informativ. Nachdem ich die gesehen habe, die Doku, habe ich mir gedacht, jetzt musst du diesem Mann, wo ich den Namen nicht mal mehr wusste, weil ich von dem überhaupt nichts mitkriege, musste ihm auch mal eine Chance geben. Deswegen Chance Nummer 1, Herr Scholz, Ihre Anrede, Aufrede, was auch immer, weiter, T. Genau, okay, pass auf, machen wir noch einen Vergleich und zwar der Klassiker Kevin allein zu Haus oder Stirb langsam, kommt ja beides an Heiligabend. Oh. Ja, also da lautet die Antwort normalerweise Gremlins, kleine Monster. Das ist der Weihnachtsfilm für mich. Ja, okay, die Gremlins. Ja, zwischen den beiden stirb langsam oder Kevin allein zu Hause. Ja, nee, also dann doch schon lieber stirb langsam. Echt, ja? Ja, also bei mir, bei mir ist es Kevin allein zu Hause. Finde ich schöner als stirb langsam. Stirb langsam ist auch gut, aber ich würde dann doch. Stirb langsam ganz knapp. Einfach die besseren Gags, definitiv. Okay. Ich will nicht so viel nachdenken über Gags und deswegen Kevin allein zu Hause. Ein Hauch Vorsprung. Bei mir genauso, ne? Und ich kann mich bei Stirb langsam an eine Geschichte erinnern, die ist schon etliche Jahre her und leider wurde ich heute auch, als ich die Fragen hier gelesen hatte und die Nachrichten gehört habe, wieder dran erinnert, als damals der Papst, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, als der gestorben ist, lief den Abend auch irgendwie im Fernsehen Stirb langsam, war ein bisschen makaber, stand auch in der Kritik und aktuell ist ja, glaube ich, ein ehemaliger Papst auch schwer krank, gab es heute die Meldung. Ja, Benefiz der 16. oder wie er hieß? Papst Benedikt. Der Ratzinger? Ja, genau. Genau, der ist mit seinen 92 Jahren schwer erkrankt, sagte der aktuelle Papst heute. Und das haben sie im Radio vorhin berichtet. Genau. Dann dachte ich auch so, 92 darf man mal erkranken. Man darf sogar schwer erkranken. Ja. Ein schönes Alter. Aber nicht, dass der mir noch wegstirbt. Also dazu muss er mindestens 93 werden. Und dann haben wir noch einen letzten Vergleich. Und das wird den Marc wahrscheinlich freuen. Ekel Alfred oder Heinz Becker? Ja. Also definitiv Ekel Alfred. Mit dem kann ich deutlich mehr anfangen. René? Familie Heinz Becker kommt da nicht ran. Ist nicht dein Ding. René fragt gerade noch den Chatbot. Nee, ich habe tatsächlich gerade nebenbei gegoogelt. Er musste googeln. Wer zum Teufel ist Heinz Becker? Nein, bei mir auch Ekel Alfred. Man kennt ja Markus Krebs von daher. In seinen jungen Jahren als Sohn von Alfred, dem Ekel. Der René, oh weia. Was? Nein. Er meint natürlich Dieter Krebs. Das war Krebs. Dieter Krebs. Ja, und nicht Dieter Markus. Krebs, genau. Entschuldige, ey, der ist schon so lange tot. Ich meine Herrn Krebs, Entschuldigung, er heißt Dieter Krebs und nicht Markus. Ich hoffe, er verzeiht es mir posthum. Sowas. Danke, Marc. Ja. Genau, also Ekel Alfred, ganz sympathischer Typ. Genau, meine Kragenweite. Bei mir genauso. Ich finde den super. Hertha-Fan. Großer Hertha-Fan, der Ekel Alfred. Richtig, richtig. Alfred Tetzlaff. Klassiker-Folge, ne, wo der Schwiegersohn aus dem Osten vorbeikommt. Und die Silvester-Folge auch sehr cool. Ja. Ja, die ja 20 Mal kommt am 31. Bestimmt. Eigentlich war es das schon. Ja, so war doch schön. War doch schön. Ja, nett. War ein bisschen sehr, sehr nett. Na. Herzlichen und, Dank. Dann, ja, sehr gerne. Und dann würde ich gleich das Heft mal wieder übernehmen. Ich habe ja schon was kommt. Eingangs erwähnt, dass es den Druffi-Spruch des Tages jetzt nicht mehr in solcher Regelmäßigkeit geben wird. Der wird verdrängt durch den Saufi-Spruch des Tages. Und dabei handelt es sich um etwas, was wohl auch gerade viral geht. Nämlich, wenn man mal was anderes sagen möchte als ich trinke jetzt. Oder ich saufe jetzt, ja. Oder ich habe gesoffen. Da gibt es so wahnsinnig lustige Umschreibungen dieses Umstands. Und um euch mal einen Eindruck zu vermitteln, was dabei so rauskommen kann. Man kennt vielleicht den Ausdruck, sich einen hinter die Binde kippen. Ja. Und das kennt man vielleicht noch. Aber wie wäre es mit den Maschinenraum fluten? Oder einen hinter die Rüstung römern? Oder sich Bodennebel ansaufen. Wie ist es mit, ich werde mir ordentlich einen reinlöten. Oder, den finde ich auch sehr gut, den Vollkornsprudel ins Feinkostgewölbe kippen. Na, zucken die Mundwinkel schon? Ein bisschen Etepetete. Da waren dabei, danke. Ja. Das war nur eine kleine Kostprobe dessen, was dort in den nächsten Wochen, Monaten und gegebenenfalls Jahren auf euch zukommen wird. Yeah. Ja, komm, einen habe ich noch. Ja, komm. Sich einzwischen die Kiemen peitschen, sich Volley einen reinschmettern, einen Schlaganfall vortäuschen, sich schön zurechtmachen, sich einen hinter die Buche fichten, sich völlig wegjodeln, Krawallbrausen hinter die Fresspappe kippen, Mark, sich richtig den Propeller verbiegen. Der verschießt sein Pulver hier. Du stellst im Witzbattle ja jetzt schon in Schatten. Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Alles. Na. Wo das herkommt, gibt's noch viel mehr. Es handelt sich dabei um ein Füllhorn der Blödsinnigkeit. Mark ist geladen. Genau. Und er wird sich in den kommenden Podcast-Folgen diesem Jahr abreagieren. Und ihr könnt euch drauf freuen. Wir müssen kurz noch, bevor wir zum Witzbattle kommen, haben wir ganz vergessen, ist ja schon in Vergessenheit geraten, ne? Katar und Fußball-WM, ach, ist ja schon so lange her. Wir müssen noch kurz aufs Tippspiel eingehen und unseren Freunden von Zu breit für Sessel zum 6. Platz gratulieren. Tolle Leistung, fand ich echt gut. Aber ich war diesmal Zweiter, was sagt dann dazu? Stefan, ey. Und ich habe nicht die nicht Datenbank schlecht manipuliert. Nee. Wollte ich nur dazu sagen. Ich war übrigens vor Marc. Ja. Wobei man dazu muss sagen, dass alle waren Marc vor gar mir nicht getippt hat. Ja, Marc hat schnell aufgegeben. Da, so, aber so ich war auch nur knapp vor Marc. Ja, ich habe die Lust verloren, das stimmt. Ich muss jetzt auch ein Geheimnis lüften. Ich habe das komplette Tippspiel mit zwei Würfeln getippt. Und nicht einen einzigen Tipp selber gemacht. Ich habe, glaube ich, Platz ich weiß gar nicht. Ich war auf jeden Fall ziemlich weit hinten. Ja. Vorletzter oder irgendwas oder Vorvorletzter. Und die liebe Vanessa war auch sehr erfolgreich, ne? Also Frauen war auch ziemlich weit vorne bei. Waren echt gut. Diesmal. Und Stefan, Stefan hat einen reingebuttert. Also ich kann euch nur ans Herz legen, wenn ihr bei der nächsten WM mit dabei seid. Es gibt tatsächlich was zu gewinnen. Ich wusste das gar immer nicht. Hätte ich das gewusst, hätte ich doch nicht die Würfel genommen, Stefan. Dann hätte ich doch selber getippt. Du kennst doch das zu gewinnen. Na, ja. Stefan, erzähl doch mal. Es gab Gutscheine zu gewinnen, Amazon-Gutschein. Oder darf man darüber nicht reden? Nee. doch, darf man. Na, die ersten drei haben auf jeden Fall Amazon-Gutscheine gewonnen. Stefan, du bist so generös. Sehr gut, sehr schön. Das ist im Budget drin, ja. Das ist Leidenschaft. Das ist pure Leidenschaft. Der Einsatz gut soll belohnt werden. Gut, jetzt, also, wir Stefan, freuen uns. Ohne Stottern, los. Ohne Stottern jetzt für dich. Zieh mal ein paar Witze durch, ne? Ah ja, genau. Wir sind angekommen im Witzbattle. Heute in nicht umgekehrter Reihenfolge, sondern wie immer fängt der Marc an. Witzbattle Runde 1. Wann erreicht ein Trabant seine Höchstgeschwindigkeit? Na, wenn er abgeschleppt wird. Ich kenne ja jeden Trabant-Witz, aber den kann ich noch nicht. Ja, siehst du. Gut, meine Witze, wie gesagt, heute vom Chatbot geschrieben, ausgedacht vom Chatbot. Okay. Und der erste Witz. René, Marc und Stefan feiern zusammen Silvester. Als es 12 Uhr schlägt und das neue Jahr beginnt, sagt René, auf das neue Jahr. Ich hoffe, es wird voller Abenteuer und Erfolg für uns alle. Marc antwortet, ja, ich auch. Aber vor allem hoffe ich, dass wir endlich einen neuen Titel für mich finden, der meine wahre Größe widerspiegelt. Darauf sagt Stefan, ja, ich hoffe, dass ich genug Geld habe, um mir ein neues Mikrofon zu kaufen. Meins hat schon so viele Sprachfehler, dass ich mich manchmal sogar selber nicht verstehe. Warum lache ich da eigentlich? Boah. Ah, sehr gut. Ah, ich glaube, wir müssen mit dem Bot nochmal reden. So geht das nicht. Ja? Okay, pass auf. Warum stellt die Marine nur noch Nichtschwimmer ein? Verteidigen das Schiff halt länger. Ja. Sehr gut, den muss man mal wieder auffrischen, aber der ist super. Ich liebe ihn. Runde 2. Ja. Die ostdeutsche Antwort auf Knight Rider wurde soeben vorgestellt. Es handelt sich um einen Trabant der Marke 601 mit einem Taschenrechner auf dem Armaturenbrett. Okay, wir haben das Thema bei dir, glaube ich, gerade identifizieren können. Okay, wir haben heute leider im Podcast ja gar nicht über Twitter gesprochen, aber ich bringe den Witz trotzdem auch wieder vom Chatbot. Warum hat Elon Musk den Zollbeamten bei der Einfuhr seiner Rakete bestochen? Weil er wusste, dass sonst der Preis für den Transport ins All explodieren würde. Ui. Ey, sag mal, wie hast du denn Silvester gefeiert? Keine Ahnung, hab noch keine Fotos gesehen. Der war wieder gut. Das ist gut. Sehr, das ist schön. Sehr schön. Runde 3. Als der reiche Amerikaner den von ihm bestellten Trabant bekommt, sagt er voller Anerkennung dieser Deutschen: Immer gründlich. Bevor sie das Auto liefern, erstmal ein Plastikmodell schicken. Mega. Wirklich. Mann, das Jahr fängt echt gut an, Mann. Ja, Mann. Wirklich Mensch. Sehr gut. Da hast du aber tief gegraben. Das sind ja Dinger, die hat man noch nicht gehört. Sehr, sehr gut. Ja, meinen dritten Witz hat man natürlich auch noch nicht gehört, weil den hat sich der Chatbot auch selber ausgedacht. Warum wurde die künstliche Intelligenz zum Psychologen geschickt? Sie hatte ein Selbstbewusstseinsproblem. Oh Gott. Boah. Pass auf. Komm, besser als Alexa-Witze. Ja. Büro. Ich habe noch ein paar Bürowitze für heute, ja. Der Angestellte, Chef, mein Gehalt steht in keinem Verhältnis zu meinen Leistungen. Darauf der Chef, naja, stimmt schon, aber wir können sie ja nicht verhungern lassen. Genau. So, wollt ihr noch einen Bonuswitz? Ja, ja absolut. Ja, der Bonusrunde. Wunderbar, wunderbar. Also, ein Ossi kommt mit dem Trabi in den Westen und will sich einen schnellen Motor einbauen lassen. Nach einer Woche soll er das Auto wieder abholen. Er bezahlt, startet und das Auto saust dahin. Doch plötzlich stoppt es. Dann braust es auf einmal wieder los und stoppt wieder. So geht es die ganze Zeit. Er bringt das Auto zurück und beschwert sich. Da meint der Mechaniker, ach, keine Sorge, das haben wir gleich. Er öffnet die Kühlerhaube und macht einen kurzen Handgriff. Jetzt können Sie ohne Unterbrechung durchfahren. Naja, woran hat's denn nur gelegen? Fragt der Ossi. Nun ja, wir haben einen Scheibenwischermotor eingebaut und vergessen, das Intervall auszuschalten. Nicht schlecht, der Wessi erzählt Ossi-Witze. Oder ja. Witze über Ossis. Was ist hier los? Gut, mein Bonuswitz ist natürlich was ganz Besonderes, denn es ist ein Witz über einen unserer Hörer. Und ich habe mir Ben ausgesucht, weil der hat natürlich auch den Chatbot empfohlen. Und hier kommt der Witz über unseren Hörer Ben. Ben beschließt, in ein Fitnessstudio zu gehen, um seine körperliche Fitness zu verbessern. Als er dort ankommt, sieht er, dass es viele verschiedene Geräte und Trainingsbereiche gibt. Ben geht also zu einem der Mitarbeiter und sagt, was ist das für ein Gerät? Der Mitarbeiter antwortet, das ist ein Crosstrainer, der hilft bei der Verbesserung der Ausdauer und des Gleichgewichts. Ben fragt weiter, und was ist das da drüben? Der Mitarbeiter antwortet, das ist ein Rudergerät, das hilft bei der Stärkung der Rücken- und Schulter- und Armmuskulatur. Ben denkt einen Moment nach und sagt, weißt du was, ich glaube, ich werde heute einfach nur die Snacks in der Cafeteria testen. Ich habe gehört, die sind ziemlich gut. Müssen wir mal kurz aufklären, warum wir kurz gestockt haben, weil wir dachten, Marc geht von uns. Ja. Ja. Es war auch knapp. Marc hat schon vor der Pointe gelacht, oder was? Nee, pass auf, das Witzige war, nein. Genau, Marc, wir sehen uns ja hier für euch, liebe Zuhörer, wir sehen uns ja hier auf dem Monitor und Marc hat was getrunken und auf seiner Tasse habe ich, das ist eine Spinne, glaube ich, ne, gesehen. Und Marc hat getrunken und dann hat er sich verschluckt. Zeig mal nochmal bitte. Das ist so ein Stern, das ist hier so eine Glühwein-Tasse. Ein Stern, das sah aus wie eine Spinne, als du getrunken hast. Na, das ist auch kein Stern, sondern das ist ein Stern-Anis, glaube ich, ist das. Okay. Verstehe. Aber dir geht's wieder gut. Egal, wie ich halte, man kann es nicht erkennen. Ja, macht nichts. Ja, ich habe jetzt noch einen Schluck Kakao nachgetrunken. Ja, das war wirklich vorm Trinken. Das war, also genau so sah die Tasse aus. Also sprich, sie war leer getrunken und ich setzte sie an, um noch so den letzten Tropfen irgendwie rauszuzutzeln. Und dabei habe ich mich noch verschluckt. Also muss mir auch erstmal einer nachmachen. Ja. Gut, das, aber wäre was passiert, wir wären bei dir gewesen, Marc. Wir hätten dich, wir hätten einfach die Verbindung getrennt. So, Stefan, komm, dein Bonus wird's ja, komm, jetzt noch hier. Einen letzten habe ich noch. Die Sekretärin am Telefon. Und wollen Sie jetzt den Chef sprechen oder jemand, der sich damit auskennt? So, es ist immer Stefan wieder eine gute Idee, den eigenen Chef mal zu fragen, was er eigentlich so beruflich macht. Ja, genau. Absolut. Na? Gut, andere Chefwitze hört ihr in älteren Folgen oder unter berlin-podcast.de. Slash. Gibt es einen Witze, gibt es einen riesengroßen Witzebereich, das ist eigentlich die Witzeplattform im deutschen Internet und dort gibt es alle Witze der Sendung. Das heißt, ihr braucht euch, wenn ihr gar keinen Bock habt, euch die 100 Stunden jetzt noch nachträglich anzuhören, lest ihr einfach die Witze danach. Genau, und René, ja. ich würde vorschlagen, deinem neuen Freund, dem Chatbot, dem empfiehlst du mal diese Seite. Nein, der kann nicht, eine abschließende Information zu diesem Chatbot. Der Chatbot wurde 2021 abgeschaltet. Das heißt, er wurde seit 2021 nicht mehr trainiert und kann deswegen auch zu neueren Themen nichts sagen. Aber er kann sich mit dem Wissen bis 2021 ein bisschen rumschlagen und interessante Gespräche führen. Genau. Willst du damit sagen, der weiß gar nicht, dass Argentinien Fußball-Weltmeister geworden ist? Das weiß er gar nicht. Der weiß nicht mehr, dass Argentinien Fußball spielen kann. Alles klar. Gut, dann zum Abschluss eine Tradition. Auch in dieser Folge darf nicht fehlen. René oder Marc, waltet eures Amtes die Weisheit des Tages. Ich. Marc hat beim letzten Mal schon. Und beim vorletzten Mal. Also, mein Spruch zum Abschluss der Sendung. Wenn dir eine Frage gestellt werden würde, auf die du weißt, dass sie mit Ja beantwortet wird, welche Frage würdest du stellen? Und mit diesem Grübeldingensbummens verabschieden wir euch dann jetzt quasi in die nächsten zwei Podcasts. Das ist so ein bisschen wie der Sinn des Lebens ist 42, aber ich kenne die Frage nicht. Genau. Ja, Mensch, Marc, du bist nächste Woche wieder dran. Also in zwei Wochen gibt es wieder einen richtig, richtig schlauen, intelligenten Spruch von Marc. Ja, genau. Der ist zwar nicht so tief wie meiner, aber er wird euch unterhalten. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall in zwei Wochen zuzuhören. Absolut. Wenn es wieder heißt, biete Unterhaltung, suche Zuhörer, oder Marc? Exakt. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, das war die 102. Folge vom Meisten Berlin Podcast. Für uns die letzte in 2022, für euch schon die erste in 2023. Wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid und uns treu bleibt. Danke an Marc, danke an René. Nee, das ist jetzt, da müssen wir so natürlich sofort ansetzen und sagen, das ist eine Aufforderung an euch, liebe Hörer da draußen. Bitte unterstützt uns tatkräftigst, indem ihr uns weiterempfehlt. Bekannten und unbekannten Leuten aus Nord und Süd, Ost und West. Sie mögen bitte hier einfach mal reinhören und gegebenenfalls sogar mal Feedback abgeben. Das würde uns freuen. Macht's gut. Genau, und uns bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wie immer an dieser Stelle, Alexa, mach mir eine Stulle. Mach mir eine Stulle. Hey, ich brauche ein Taxi. Und hier sind die Outtakes. One, two, three. Gut. Klingt gut. Klingt super. Hallo und herzlich willkommen zu Folge. Mein Name ist Stefan und ich wäre gern René. Nee, würde mir niemals über die Lippen kommen. Ja, apropos laufen, die Uhr läuft noch nicht. Ja. Die Uhr läuft auch noch nicht, Stefan. Ihr seid ja heute, meine Güte, ey, wisst ihr? Da seid ihr mal einen Tag pünktlich. Ja. Ich habe schon einen Schlafanzug unter, ich möchte jetzt gleich ins Bett, also mach hinne. Die südamerikanische Spottdrossel. Habt ihr euch vorbereitet? Unsere Sendung heute heißt der Smalltalk, oder? Schmalteig? Schmalteig. Ja, frei übersetzt heißt das, jetzt geht's ab. Ah ja, okay. Und nicht so ein Spacko-Apostroph. So ein Spacko-René-Apostroph. Nee, es gibt doch so ein Idioten-Apostroph. Kennt ihr das? Sowas kannst nur du kennen. Da macht man das dann, wo es keinen Sinn ergibt. Die meisten Leute benutzen ja gerne einen Akzent als Apostroph. Akzent. Den Backtick. Die benutzen den Backtick als Apostroph. Das Akzent grave. Okay, aber das soll nicht unser Problem sein. Denn wir haben hier ganz andere Probleme. Ich kann dir nicht mehr folgen. Tut mir leid. Aber hast du wahrscheinlich schon öfter gehört, den Satz. Ja, hatte ich schon mal gehört, aber von der Polizei, als wir hinterhergefahren sind. Ja. Wir konnten ihn nicht mehr folgen. Genau. Die Polizei, ei. Ich habe übrigens hier noch, muss mal einen Witz testen. Pass auf, kommt ein Russe in eine Schwulenbar und sagt, ich bin sehr gay. Kann man den bringen, oder? Echt gut. Nee, den kann man nicht bringen. Selbstverständlich kann man. Warum denn nicht? Ich habe viel bessere Witze. Da wird heute werden eure Schenkel rot geschlagen, sozusagen. Die Begrüßung, ich habe mir diesmal richtig Gedanken für die Begrüßung gemacht. Ach, endlich mal, nach 102 Folgen. Ich hoffe, ich kriege es hin. Das ist zum ersten Mal, dass ich ablese. Stefan, wir warten auf einen Link. Bleib doch mal jetzt ruhig, Alter. Ja, ich bin heiß. Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dran seid. Heute haben wir unsere Texte mal nicht selber geschrieben. Das hat genau, aber wir sind trotzdem schön fit geblieben. Das passte nicht jetzt. Befindlichkeiten, der junge Herr. Ja, hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben unsere Texte heute übrigens mal nicht selber geschrieben. Aber trotzdem haben wir uns schön zurecht gemacht. Und entweder oder haben wir auch noch gespielt. Das heißt aber end oder weder. Das stimmt. Und end oder weder haben wir auch noch gespielt. Gut, Stefan macht das, der schneidet das so ganz professionell, ja. Merkt man am Ende gar nicht. Nachher. Ja. Ich wundere mich manchmal auch, wenn ich mir einen Podcast anhöre, was habe ich da eigentlich erzählt? Das ist doch gar nicht aus meinem Mund gekommen. Weißt du, ich stell hier vor den Chatbot vor, der irgendwie intelligente Texte schreibt und Stefan hat schon längst eine AI im Einsatz, die mit meiner Stimme irgendwelche Sachen erzählt. So sieht's aus. Jetzt weiß ich auch, warum ich neulich mal, der hat mir mal so einen Text rübergeschickt, da musste ich eine Stunde lang Worte ins Mikrofon sprechen und ihm die Datei zuschicken. Und ich habe mich schon gefragt, was macht er denn damit? Kalibriert er irgendwas? Stefan sieht übrigens wieder blendend aus heute. Das hat dir doch nicht der Bot gesagt. Na, du hast das doch das mit end oder weder, das hast du doch nicht korrigiert. Das hast du doch korrigiert schon. Während du kurz weggenickt warst, hatte Stefan seine Passage schon korrigiert. Das ist gar kein Thema mehr. Und wie ihr wünscht. Modernster Technik sei Dank kann er das. Meine Perfektionierungsansprüche werden hier nicht wertgeschätzt. Ich finde es gut. Ich finde es gut, dass wenigstens einer diesen Ansatz verfolgt, auch wenn wir ihm hier keinen nicht stattgeben. Gut. Können wir jetzt ausschalten? Wir können die Aufnahmen stoppen. Dann stoppen wir jetzt in 5, 4, 3, 2, 1. Stopp. Ich danke für die Aufmerksamkeit und werde an dieser Stelle die Aufnahme beenden.